Pintança contrabanda 90.4 FM del dial de Barcelona. Ja, und hier beginnt Niemandsland. Oh, ich warte hier auf ein Audiosignal, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, es ist der 12. Mai 2018 und ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Ja, die gute Neos hat Ladehemmungen. Das sollte direkt am Anfang zu hören sein, aber nun kommt es mit einer kleinen Verspätung. Willkommen nochmal im Niemandsland. Ich begrüße alle Katalaninnen und Katalanen, alle Spanier und Spanierinnen, alle Catalano-Spanier und alle Hispano-Katalaninnen. Wir begrüßen auch alle Deutsch-Katalanen und Catalano-Germaninnen, alle Hispano-Teutonen und alle Anglo-Katalanen und alle Greco-Hispanierinnen. Ferner heißen wir alle Catalano-Basken willkommen, alle Franco-Katalaninnen, all die katalanischen Galizier und Aragonesen, alle Deutschspanier, alle Halbkatalanen, Vollkatalanen und Teilzeitkatalanen sowie alle selbsternannten Oberhaupt- und Führungskatalanen, des Weiteren alle fremdbestimmten Unter- und Nebenkatalanen. Ferner die Ex-Katalanen und Neokatalanen. Willkommen zu unserer Sendung Niemandsland. Benvinguts a nostra programma Terra de Ningú. Welcome to our radio show No Man's Land auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland ist wie gesagt eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon von Niemandsland begrüßt Sie Detlef Hirsgaertz. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93013 9533. Und zwar richtig, genieße freien Fall. Bald ist Tag und Nacht, jeder Stadt, erster Mai-Krawall. Da gibt's einen Riesenknall an der Börse und Schiss. Leute mit Dachschaden spannen Rettungsschirme auf den Piss. Egal wo immer blickt, nix als Sackgassen und Fallen. Egal worauf du klickst, Typen wachen überall. Die Kamera läuft, das Telefon knistert verdächtig. Sei besser nicht so geschwätzt, denn dein bester Freund verpetzt sich. Wanzen unterm Esstisch, Leitungswasser schmeckt nach Essig. Jetzt bloß nicht auffällig werden, lautet die Message. Die Vibe war zu schwach und Essig ohne Gentechnik. Jetzt ist sie nahezu perfekt. Zumindest oberflächlich. Mach dir keine Sorgen, es besteht keine Gefahr. Wer was Gegenteiliges sagt, der lügt und wird verklagt. Alles Panikmache, man zerbricht dir nicht den Kopf. Es wird nichts Neues gegessen, wie man's kocht. Guck doch, es läuft Silbermond im Radio. Dieter Bohl macht ne Castingshow. Gottschalk, Werbung für Haribo. Alte Männer tragen Sonnenbrille und Van Cabrio. Keine Angst, keine Sorge, alles wie gewohnt. Silbermond im Radio. Dieter Bohlen macht ne Castingshow. Gottschalk, Werbung für Haribo. Alte Männer tragen Sonnenbrille und von Cabrio. Keine Angst, keine Sorge, alles ist im Lot. Hey, hey, hey, alles okay. Es geht bergauf und zwar richtig. Doch leider nur für Goldman Sachs. Die faulen Griechen sind schon an der ganzen Krise. What the fuck? All diese Jugendlichen ohne Perspektive kommen dir spanisch vor. Dein Auto brennt ziemlich gut, du hast Ruß am Garagentor. Die Wirtschaft brummt. Das Kapital erfüllt sich heute ein Wunsch, auf Phoenix läuft. Die Klinge hat die Körperschaftssteuer geschrumpft. Du wirst alt. Wieder nur tote gestrandete Lampedusa. Mach dir besser Sorgen um deine Rente, verdammter Loser. Du Weichei. Der Drill gilt wieder als Mutter des Erfolgs. Tigermamas an den Herd zurück. Guck mal, wer da heult. Junge, jeder kann es schaffen. Das ist keine Illusion, du brauchst nur Glück. Zum Lotto spielen reicht dein Mindestlohn. Die Schere öffnet sich, dein Friseur verpasst dir einen Schuldenschnitt. Bleib fokussiert und bewahre dir deinen Kundenblick. Es geht bergauf, bald ist alles wieder gut. Das Licht am Ende des Tunnels kommt immer näher und es hupt. Und ich seh Teenies, die zum Casting gehen. Der Dieter hat die Haare schön, Frauen im Bikini liegen am Badesee. Der Föhn weht und trägt die Berge bis zum Stadtrand. Alles ist im Lot, der Penner gönnt sich noch einen Flachmann. Teenies, die zum Casting gehen. Der Dieter hat die Haare schön, Frauen im Bikini liegen am Badesee. Der Föhn weht und trägt die Berge bis zum Stadtrand. Alles ist entspannt, ganz normal, keine Angst, Mann. Hey, hey, hey, hey, hey, alles okay? Ja, für einen Fünfer gibt's ein T-Shirt bei H&M. Die Salami kostet beim Lidl nur 80 Cent. Videokameras beschützen uns vor Straßengangs. Aber ey, hey, hey, alles okay? Guck, der 100 Zoll Flatscreen auf Standby. Und der gelbe Billigstrom fließt durchs Netzteil. Dank einer Pille alle sorgenlos und schmerzfrei. Hey, hey, hey, hey, alles okay? Es gibt das ganze Jahr lang Erdbeeren im Supermarkt. Alles schmeckt einfach besser dank dem Glutamat. Und der Biodiesel hat dem Gewissen gut getan. Aber ey, ey, ey, alles okay. Irgendwer wird neuer Superstar. Der Gospelchor singt Kumbaya. Die Marschmusik spielt Humtata. Sie debattieren und debattieren im Bundestag. Keine Angst, keine Sorge, alles wie gewohnt. Irgendwer wird Superstar. Der Gospelchor singt Kumbaya. Die Marschmusik spielt Humtata. Sie debattieren und debattieren im Bundestag. Keine Angst, keine Sorge, alles ist im Lot. Aber ey, ey, ey, alles okay. Blumentopf heißen die Jungs und klingt doch ganz flott und ist doch eine schöne Analyse über unsere heutige Welt. Schöne neue Welt. Van Morrison, den muss ich heute einfach vorstellen. Ich habe ihn schon seit ein paar Wochen hier immer im Niemandsland Gepäck und auf dem Plattenteller kreisen. Aber jetzt ist es soweit. Van Morrison hat mal wieder, muss man sagen, ein neues Album rausgebracht. Zusammen mit einem alten Bekannten, mit Joey DeFrancesco. You're driving me crazy. Du machst mich verrückt. Die Welt des Jazz war für Van Morrison schon immer ein Quell der Inspiration. Hören wir einmal, was er da so auf der Platte hat, zusammen mit Joey DeFrancesco. Das ist übrigens der Mann, den viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, durch seine Orgel kennen. Miss Ola's regrets, she's unable to lunch today, madam. Miss Ola's regrets, she's unable to lunch today. She said she's sorry to be delayed, but last night down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Ola's regrets, she's unable to love today. But she woke up in the morning, she found that her dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far father's grave, and from underneath the velvet gown, she drew a gun, shot her lover down, madam. Mother told her sweet grass is honorable to lunch today. Ja, immer wenn man vom Meister denkt, er kann doch nun wirklich das letzte Album gar nicht mehr überbieten, dann kommt immer etwas Neues und man ist immer wieder erstaunt über diese Qualität. Miss Otis Regrets von Cole Porter war das. Ein Album, You're Driving Me Crazy von Van Morrison, das 15 üppige Tracks enthält. 15 klasse Songs aus der Welt des Jazz und des Blues. Die Welt des Jazz war für Van Morrison schon immer ein Quell der Inspiration. Bereits an seinem 1968er Meisterwerk Astral Weeks wirken Jazzmusiker wie Richard Davis, Connie Kay und Jay Berliner mit. Für sein neues Album, also You're Driving Me Crazy, hat er sich mit dem Trompeter und Organisten Joey DeFrancesco und seiner Band zusammengetan, um neben Blues- und Jazzstandards einigen seiner Klassiker neu zu interpretieren. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das gemeinsame Album von Van Morrison und Joey DeFrancesco ist der Nachfolger seines Jazz-Albums Versatile, übrigens von letztem Herbst. Immer wieder in seiner Karriere hat sich der Sänger und Songwriter den Spielarten des Jazz und Blues zugewandt, hat Bühne und Studio mit Miles Davis, Ray Charles, Jimmy Smith, Larry Coryell und anderen geteilt. Mit Joey DeFrancesco und seiner Band hat der irische Sänger jetzt Partner gefunden, die seinem Repertoire aus Klassikern wie Miss Otis Regrets eben gehört, The Things I Used to Do, Every Day I Have the Blues und Neuinterpretationen von Eigenkompositionen wie Have I Told You Lately, The Way Young Lovers Do und Magic Time einen seelenvollen Touch verleihen. Nicht zuletzt Joy DeFrancesco als Bandleader mit dafür verantwortlich, dass der klassische Hammond-Orgelsound, den wir hier im Hintergrund so schön weich und satt hören, in den späten 80ern ein Comeback im Jazz feierte. Wie gesagt, diese Band lässt das Album mit seinem Spiel zu einem unwiderstehlichen Genuss werden. Ich empfehle es. Ich hab's gekauft. Es war sogar recht preiswert. Und ich habe es immer noch nicht bereut. Ich höre es fast täglich, zumindest ein bis zwei Songs. Und ich kann nur sagen, hört es. Und wenn ihr Geld habt, kauft es natürlich. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Es ist 20 nach 10 am Morgen. Wir befinden uns hier im Zentrum von Barcelona. Wir senden live. An einem leicht angegrauten Morgen. Mit frischen Frühlingstemperaturen. Ja. Don't it go nowhere, nowhere. You gotta wait a minute, baby. Wait a minute, baby. Wait a minute, baby. Wait a minute, you baby. You gotta hold it right there. Hold it right there. Hold it right there. Hold it right there. Whoa, oh, oh, oh. Don't it go nowhere. Hold it right there. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 76. Teil. Erich Weinert. Drei Notizen aus Barcelona. No pasarán. Pasaremos. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. Barcelona, 29. Oktober 1938. Gestern wurden die internationalen Brigaden feierlich verabschiedet. Es war der erste raue Tag. Ein kalter Wind blies durch die Boulevards Barcelonas, die Diagonal und den Paseo de Gracia. Seit Mittag war die ganze Stadt auf den Beinen. Wer nicht in Büros und Betrieben festgehalten wird, läuft mit. Den Paseo de Gracia hinauf. Menschen in abgeschabten Kontorjacken. Arbeiter, Arbeiterinnen. Die Hände schwarz. Strömen aus den Betrieben. Sie tragen Blumen, Chrysanthemen, Rosen, Lilien. Manche haben beide Arme voll. Vor dem Café Terminus steht ein beleibter älterer Herr und tippt einer Jungarbeiterin mit dem Stöckchen auf die Schulter. ¿Qué pasa? Was ist los? Ein Sieg? Die Begeisterung beunruhigt ihn sichtlich. Die Mädchen schauen ihn geringschätzig an. ¿Qué pasa? Die internationalen Brigaden marschieren ab. Aus dem blöden Gesicht des Bourgeois verschwindet der Zug der Beunruhigung. Aha, die Ausländer ziehen schon ab. Die Mädchen laufen von der Menge weitergedrängt. Eine ruft zurück. Das sind keine Ausländer, das sind Internationale. Vor dem Café Pugnalado stehen drei lackierte Affen. Katalanische Schieber. Jedes Kind weiß, dass man heute mit ehrlicher Arbeit nicht zu so glatten Backen, so wohlriechenden Zigarillos, so duftigen Seidenhemden kommen kann. Emboscados, Drückeberger, ruft es aus der Menge. Muerte a los acaparadores, nieder mit den Schiebern, schreit es aus einer Gruppe Frauen. Die drei verschwinden betreten in der Tür des Cafés. Hinter der Scheibe lachen sie, als sie nun draußen das Lied anstimmen hören. A todos los emboscados les debían de poner primera línea de fuego, sin tabaco y sin comer. Das heißt, man sollte alle Drückeberger in die vorderste Feuerlinie schicken, ohne Tabak und ohne Essen. Die Emboscados lächeln. Sie wissen, man singt nur so. Man tut es nicht. Sie kennen die Gutherzigkeit und Nachsicht des Volkes. Die Anarchisten schwören ihnen bei jedem Meeting den Tod. Aber sie schwören nur. Nachsicht und Großmut können dem Volk in revolutionären Zeiten gefährlich werden. Wenn die Faschisten an die Macht kommen sollten, dann würden diese Emboscados Francos SA werden und sich für das drohende Liedchen von damals blutig rächen. Marschieren wir weiter über den Paseo de Gracia. Der Blumen werden immer mehr. Immer mehr leuchtende Bänder, katalanische, spanische und rote Fahnen wehen von Fenstern und Balkonen. Der weite Platz des Pi y Maragall ist ein brausendes Meer von Menschen. Die Absperrungsmannschaften können die Mitte der Aveniden kaum freihalten. Plötzlich brausen Flieger über die Stadt. Auf einen Schlag ist die Menge stumm und erstarrt. Das ist das bekannte Geräusch, das jedem Barceloneser das Blut gefrieren macht. Alles starrt ängstlich nach oben. Viele drängen schon gegen die Häuser. Aber keine Sirene. Schrecklicher Gedanke, der Feind könnte heute seine Bomben in die Hunderttausende zusammengedrängter Menschen werfen. Jetzt brausen sie heran. Einige hundert Meter hoch, drei Geschwader. Und ein unendlicher Jubelschrei bricht aus. Nuestros, nuestros, unsere, unsere. Die Geschwader ziehen große Schleifen, und wie sie über den Platz hinabgehen, regnet es wie Wolken von Silberstaub von ihnen hernieder. Tausende von Flugblättern wirbeln auf die Menge herab. Die Abschiedsgrüße der republikanischen Aviation an die Interbrigaden. Nunca olvidaremos vuestra solidaridad, queridos hermanos. Niemals werden wir eure Solidarität vergessen, geliebte Brüder. Alles greift nach den Zetteln. Draußen, an der Einmündung der Diagonal in die Stadt, sind die Tribünen errichtet. Sie sind erdrückend voll. Neben Ministern und Generalen stehen Arbeiterinnen mit Fahnen und Blumen. Um 3 Uhr dröhnt ein Schuss. Die Parade beginnt. Die letzte Parade der Brigadas Internacionales. Vor den Tribünen stehen die ausländischen Attachés und die Offiziere der interalliierten Militärkommission. Mit süßsauren Gesichtern salutieren sie vor den Fahnen der internationalen Brigaden und ihren Kommandeuren, die sich von den Soldaten nur durch unscheinbare Goldlitzchen unterscheiden. Die Herren scheinen von dem Enthusiasmus der Barceloneser etwas bestürzt zu sein, wohl aber noch mehr von der disziplinierten Haltung der vorbeimarschierenden Kameraden, die ihre Fäuste zum letzten Gruß erhoben haben. Hatten die Herrschaften doch im Ausland in ihrer frankofreundlichen Presse lesen können, dass die Interbrigaden sich aus Landsknechtsnaturen, kriminellen Flüchtlingen, Legionären und Abenteurern zusammensetzen, die sich in Spanien breit machen und von der Bevölkerung als lästige Usurpatoren empfunden werden. Und nun sehen Sie, wie das Volk im Augenblick, als es der ersten Fahne unserer Brigaden ansichtig wird, außer sich gerät, wie es Blumen wirft, wie hunderttausende Fäuste zum letzten Gruß sich heben. Die Brigaden marschieren schweigend vorüber, in ihren verschossenen und schäbigen Uniformen, die grau sind wie die Erde am Ebro, im Aragon, in Andalusien, bei Madrid, auf der sie 2 Jahre geschlafen und gewacht, gekämpft und geblutet haben. Die Soldaten schauen geradeaus. Wenn sie den Menschen ins Gesicht sähen, müssten sie weinen, und viele können auch die Tränen nicht halten. Der Enthusiasmus der Menge wird immer größer. Die Menschen werden nach der Mitte gedrängt. Kein Carabinero kann sie aufhalten. Hier und da sind die Schutzketten schon durchbrochen. Arbeiter, Frauen und Mädchen drängen sich gegen die marschierenden Reihen und drücken den Kameraden Blumen in die Arme. Die jungen Katalaninnen, sonst so scheu und spröd, umarmen vor aller Welt die Internationales und küssen sie. Und überall sieht man die Leute und die Soldaten weinen. Mütter halten ihre Kindchen zu den Kameraden empor, auch die Kleinen sollen sie zum Abschied küssen. Als die Brigaden nun zum Paseo de Gracia einschwenken, gerät die ganze Kolonne aus der Ordnung. Die Menschen drängen sich in die Reihen, der Zug geht über Blumen und Blumen. Je mehr der Marsch sich zu seinem Ende an der Plaza de Catalunya nähert, desto mehr löst sich jede Ordnung auf. Die ganze Breite des riesigen Boulevards ist nun erfüllt von einem brausenden Menschenstrom. Erst als es dunkelt, verläuft sich alles. Die großen Straßen werden menschenleer. Der kalte Herbstwind ist wild geworden und wirbelt die Blumen und Flugblätter im Kreise herum. Kleine Gruppen stehen noch an den Ecken zusammen. Sie sprechen, als kämen sie von einem Begräbnis. Es ist Trauer in Barcelona. Über den Straßen wehen noch im steifen Wind die Fahnen mit den Namen unserer besten Gefallenen. Hans Beimler, General Lukács, Picelli, Ralph Fox, Brugueres, Nanetti, Parovic. Überall in der Welt, wo redliche Menschen wohnen, wird man in jenen Tagen schmerzhaft bewegt gewesen sein und sich die Zweifelsfrage vorgelegt haben, ob das große Opfer, das die spanische Regierung gebracht hat, nicht doch umsonst gewesen sei. Aber dieser Tag wird ein Freudentag gewesen sein für die Herren des Londoner Nichteinmischungskomitees. Denn die wussten sehr wohl, dass die Soldaten der internationalen Brigaden etwas anderes waren als Fremdenlegionäre und etwas für sie noch gefährlicheres als der ganze Faschismus. Abends noch mit einigen Kameraden in dem kleinen Café Bolice. Bei unserem Eintritt wurde uns zugewinkt und gerufen: Viva la Alemania Antifascista! Es lebe das antifaschistische Deutschland! Es waren baskische und katalanische Arbeiter. Ich wünschte, dass das antifaschistische Deutschland diesen Gruß gehört hätte. Über den Schmerz um ihre getöteten Kinder, wissend, dass deutsche Bomben es waren, die sie töteten, haben sie nicht vergessen, dass es ein anderes Deutschland gibt, das mit ihnen solidarisch ist. Barcelona, 3. November. Die Internationalen warten nun, was mit ihnen wird. Man spricht von Völkerbundkommissionen, die alle Stammrollen durchschnüffeln sollen, wo in der Armee noch Ausländer stecken. Vielleicht wollen sie uns unter Escorte an die Grenze bringen. Die Stimmung unter den Kameraden ist gedrückt, verbittert. Jetzt, wo die Gefahr für die Republik am größten wird, sollen die alten Kämpfer von Madrid, der Casa del Campo, von Guadalajara, Brunete, Quinto und Teruel ihre Waffen niederlegen? Glaubt ein Mensch daran, dass von den Banditen Hitlers und Mussolinis in Wirklichkeit auch nur einer evakuiert wird? Barcelona, 5. November. Die von gestern fangen schon wieder an, dreist zu werden. Heute beim Abendessen im Hotel hörte ich, wie einer der lackierten Schnösel, von denen man nicht weiß, was sie eigentlich treiben, den Kellner anfuhr. »Steh da nicht herum! Siehst du nicht, dass ich warte?« Der Kellner drehte sich gelassen um. »Sie scheinen eine schlechte Erziehung genossen zu haben, Senor.« Das war zu viel für den Flegel, sich in aller Öffentlichkeit von einem Kellner moralisieren zu lassen. Er verlor alle Selbstbeherrschung, seine Augen glühten vor Hass. »Ach so«, stieß er hervor, »ihr habt ja heute noch die Macht!« Er warf seine Serviette auf die Erde und verließ den Speisesaal. »Gott sei Dank«, rief der Kellner hinter ihm her und bediente ruhig weiter. An meinem Tisch saß ein alter Oberstleutnant aus der Administration der Republikanischen Armee, den ich vor einigen Tagen hier kennengelernt hatte. »Was würde dieser Lümmel wohl mit dem Kellner gemacht haben, wenn die Faschisten hier an der Macht wären?«, fragte ich meinen Nachbarn. »Man kann es sich denken«, erwiderte der Oberst und lächelte. Das Lächeln war schwer zu deuten. Man weiß hier nie recht, woran man mit den Menschen ist. Zu empören schien der Vorfall den alten Herrn keineswegs. Als der Kellner das Essen brachte, sagte er, »Ja, was man sich alles gefallen lassen muss von solchen Existenzen.« »Man sollte diese Kerle zur Zwangsarbeit schicken«, antwortete ich. »Lieber Herr«, lachte der Kellner, »da können Sie gleich eine ganze Kompanie zusammenstellen. Diese Nichtstuer, bis in die tiefe Nacht saufen Sie auf Ihren Zimmern. Die Taschen haben Sie voll Geld. Und da Sie ein schlechtes Gewissen haben, möchten Sie recht bald wieder eine Ordnung, wo Sie legal schieben dürfen. Faschisten sind es, fünfte Kolonne.« Der Oberstleutnant schüttelte den Kopf. »Geschäftemacher sind das, weiter nichts.« »Nun«, meinte der Kellner, »nicht ohne Spitze. Ich glaube, wir Proletarier haben für so etwas einen etwas schärferen Blick.« Als ich später allein am Tisch saß und der Saal sich leerte, kam ich mit dem Kellner noch einmal ins Gespräch. Er ist Genosse, was ich mir schon dachte. Er bleibt dabei, dass die meisten Geschäftsleute hier im Hotel Franco-Agenten sind. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 76. Teil. Ich verlas den Text »Drei Notizen« von 1938 aus dem Buch »Camaradas«, ein Buch über den Spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Rotfront Verlag Kiel 1974. Ein paar Worte zum Autoren Erich Weinert. Erich Weinert wurde 1890 in Magdeburg geboren. Er machte eine Lehre als Maschinenbauer. Danach besuchte er die Kunstschulen in Magdeburg und Berlin. Er war Mitbegründer des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. 1929 trat er in die KPD ein. Er arbeitete als Kabarettist, Lyriker und Rezitator. Er blieb 1933 nach einer Vortragsreise in der Schweiz, wurde ausgewiesen und kam über Paris und das Saarland nach Moskau. Ab Juli 1937 war er in Spanien. Er war Mitarbeiter des Kriegskommissariats der 11. Internationalen Brigade. Im Februar 1939 wurde er in Saint-Cyprien interniert. Ab April dann Überführung in die Sowjetunion. 1946 kehrte er nach Deutschland zurück, in die sowjetische Besatzungszone, spätere DDR. Erich Weinert starb 1953 in Berlin. Geht. Heute eine Sendung in Strandnähe. Die Möwen umschwirren unsere Radioantenne. Und ich begrüße Werner im Studio. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Leider kann ich den Möwen nicht hinterher rennen, weil ich ein dickes Knie habe, ein geschwollenes Knie. Aber fliegen vielleicht, hinterher fliegen. Dazu brauchst du doch kein Knie. Ja gut, im Moment sitze ich hier und dann hoffen wir nur, dass ich mich heute nicht geschwollen anhöre. Ich versuche mich ja immer einfach und verständlich auszudrücken. Sag mal, hast du Fußball gespielt in der Senioren, in der U70? Nein, in der U80 spielst du, ne? Jocke, was weiß ich. Fußball? Nee, Fußball habe ich nicht gespielt, nur geguckt, aber voilà, vielleicht kommt es daher. Hast du mitgetreten? Mitgezittert? Nee, diesmal bei den musste Torschüssen. Man. Ich gucke mir ja nur die Barca-Spiele an, sonst nichts, aber beim letzten Mal habe ich überhaupt nicht gezittert. Eine Menge ist hier passiert in der Katalanen-Metropole. Ich hatte ja anfangs allerhalb, voll, ganz, neben, unter, über und parallel Katalanen begrüßt und Katalaninnen natürlich. Und als was würdest du dich denn bezeichnen, Werner? Bist du ein voll, halb, neben, unter, Neukatalane, vielleicht ein Neo-Germano-Katalane, ein Catalano-Teutone, ein also, Schwabo-Katalano? Tut mir echt leid. Über solche, wie bezeichnest du dich? Über solchen Schwachsinn denke ich nie nach. Ich bin einfach ein aufs Abstellgleis geschobener Kurante, Malocher, Arbeiter, gewesen in meiner aktiven Zeit und alles andere ist mir völlig Schnuppe. Barca-Anhänger, ja, das ja. Wir haben ja jetzt einen sehr ethno-identitären Nachfolger von Puigdemont bekommen. Puigdemont hat diesen Mann ja per Handwinkerei, hat er den wohl jetzt in die erste Linie geschoben. Es handelt sich da doch wohl um einen recht problematischen Menschen, der sehr fanatisch ist und sehr ethno- und rasseorientiert sich auch geäußert hat in der Vergangenheit. Und ich frage dich, Werner, was können wir von diesem Gebräu, von diesem ideologischen Gebräu denn erwarten, die nächsten Wochen und Monate? Ja. Also gut, zu diesem Thema, eines ist jetzt schon klar, El Culebron, die Seifenoper, geht weiter. Das nächste Kapitel wird jetzt sein, am Montag soll jetzt wieder mal versucht werden. Heute ist eigentlich die erste. Heute schon? Die erste Wahl genau, ist heute. Am Montag soll dann, was heute passiert wird, ist schon relativ klar. Die KUP wird sich der Stimme enthalten, auch gegenüber diesem neuen Kandidaten, den der Puigdemont jetzt per Dedo, als per Fingerzeig da ins Spiel bringt. Und da wird sich die KUP der Stimme enthalten. Also muss ein zweiter Wahlgang Versuch der Investitur da unternommen werden. Das wird dann am Montag sein. Und da werden wir dann sehen, was die KUP macht. Und wenn das auch nicht funktioniert, also jetzt haben sie insgesamt noch, glaube ich, 10 Tage, um das zu tun. Wenn das auch wieder nicht klappen sollte, dann muss es Neuwahlen geben. Was der KUP eigentlich recht wäre, ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon Nachrichten gehört hast, die KUP würde bei Neuwahlen wieder auf ihre 10 oder 11 Sitze sogar kommen. Die haben ja im Moment nur 4. Ja. Deshalb könnte die KUP ein riesiges Interesse an Neuwahlen haben, denke ich mir. Kann sein, also wie immer, hier ist alles möglich. Jetzt, also das ist jetzt der sogenannte Plan D. Der Plan A war Puigdemont selber, das ging dann aus bekannten Gründen nicht. Dann wurde der Jordi Sanchez vorgeschlagen als Kandidat, der sitzt aber im Knast im Moment, immer noch. Dann ein Herr Turoy und die wurden, also Puigdemont selber wurde ja praktisch auch schon per Fingerzeig ernannt, ja, von Mas, ne, wo sich auch die KUP gegen den Mas gestellt hat. Dann hat er gesagt, das ist jetzt mein idealer Nachfolger. Und dann, das funktioniert immer so. Jetzt der Putsch macht genau das Gleiche, mit wem? Dieser Mensch, dem er da jetzt seinen Segen erteilt hat, in Nordkorea haben wir ja einen Kim Jong-un und wer jetzt hier der Kandidat sein soll, der heißt Kim To-ra Also auf Katalanisch würde man sagen Quim Torra. Und liegt natürlich auf der gleichen Linie wie Puigdemont selber, radikaler Nationalist. Und katalanische Unabhängigkeit auf Teufel komm raus. Und dann wurden natürlich sofort, nachdem seine Kandidatur bekannt war, haben Leute in seiner Vergangenheit rumgekramt und haben dann alte Tweets gefunden, die er inzwischen wieder gelöscht hatte. Ja. Wo also das, was er da von sich lässt, gegen jetzt nicht die spanische Regierung, sondern gegen die Spanier, gegen Spanien insgesamt. Ja. Also das hört sich schon sehr gefährlich oder xenophob an, würde ich mal sagen. Ja, das ist wohl wahr. Die Zeitungen der Rechten besonders, die ahlen sich natürlich in diesen Sprüchen, die doch sehr an Rassismus grenzen, das muss man sagen. Aber Puigdemont hat sich ja auch sehr rassistisch geäußert letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im Zusammenhang mit dem Nichtvergewaltigerurteil, mit der Massenvergewaltigung von Pamplona, beziehungsweise dieser Vergewaltigersekte. Da hat er gesagt, das liege in der Natur der Spanier, die Frauen so zu behandeln und zu vergewaltigen. Und das hat ihm natürlich auch einen Proteststurm eingebracht, weil das ist eine absolut rassistische Äußerung. Zumal Katalonien, das Land, wo er an der Macht war und seinesgleichen, das Bundesland, sagen wir mal, die autonome Region Spaniens ist, mit den meisten sexuellen Delikten und Vergewaltigungen. Also wir merken, mit was für einer Art von menschlicher Qualität wir es hier zu tun haben. Außerdem hat der Mann heute, glaube ich, auch von einer humanitären Katastrophe gesprochen. Er hat gesagt, Katalonien lebe in einer humanitären Katastrophe. Ja, ich meine, das wundert mich nicht. Ich wusste das nicht, aber dass ich halte den selbstverständlich für fähig, den Puigdemont sowas zu sagen. Ja, das passt alles dazu, wie schon ihre Vorgänger da, die Frau von dem Jordi Pujol, die Marta Ferrusola, die hat, oder glaube ich, war er sogar selber das auch, der Jordi Pujol, die sich damals schon abfällig über Zigeuner geäußert haben und so. Also das ist natürlich drin. Das ist halt die Sache, das passiert immer, wenn man anfängt, mit dem Nationalismus zu spielen. Ne? Und umgekehrt ist es natürlich auch. Ne? In vielen Regionen von Spanien gibt es mehrheitlich einen totalen Katalanenhass. Ja? Also umgekehrt funktioniert das genauso. Na gut, also dieser Typ ist auch sehr anfällig dafür, für solche Sachen. Hardliner und natürlich auch, so wie man hört, als Person sehr umgänglich, sehr verbindlich, freundlich, dialogbereit und so weiter. Also das ist da Dr. Jekyll und Dr. Hyde. Mr. Hyde. Ja. Ja, ja, also oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Da gibt's ein Zitat auch von ihm, wo er sagt: La fidelidad a la tierra supera las propias convicciones. Also so viel wie Scholle, Blut und Boden. Genau, Scholle, Blut und Boden ist natürlich wichtiger als eigene Überzeugungen. Ja? Oder eigene Gedanken. Ja. Oder ein politisches Programm. Und also dieser Typ ist jetzt möglicherweise dann unser nächster Präsident hier in Katalonien. Wir wollen es nicht hoffen. Und der wird jetzt das Wunder fertig bringen, die Quadratur des Kreises. Ne? Der hat jetzt gesagt, sein Programm ist Prozess, also weiter Augen zu, stur nach vorne zur Unabhängigkeit und Dialog. Dialogbereitschaft. Demokratie hat er auch schon gesagt. Wir sind Demokraten. Hin zur Zentralregierung, ja. Also, das ist sein Programm. Die Parole, die Puigdemont wohl von Berlin ausgegeben hat, ist: weitermachen wie bisher, aber noch schlauer sein. Die sprechen ja immer von Astucia, von der Listigkeit. Das hat der Arturo Mas ja auch ins Gespräch gebracht vor ein paar Jahren, als er gesagt hat, wir müssen sie mit List überwinden, diese Spanier, tölpelhaft wie die ja sind. Wir müssen also listig und schlau sein und ihnen die Sache so problematisch machen und so problematisch alles anzetteln, dass sie nie wissen, wo sie genau dran sind. Die regierungslose Zeit in Katalonien, so schreibt die Taz heute, geht zu Ende. Knapp 5 Monate nach den von Madrid angesetzten Neuwahlen am 21. Dezember 2017 erklärte der ehemalige Regierungschef Carles Puigdemont, dass er zugunsten von Joaquim Torra, genannt Kim, auf seine Kandidatur verzichtet. Die Parlamentssitzung, auf der er sein Programm vorstellt, beginnt also heute am Samstag um 12 Uhr, also wenn diese Sendung zu Ende ist. Die Abstimmung wird wohl am Sonntag sein. Sollte es wieder erwarten, bis zum 22. Mai keine Regierung geben, müssten Neuwahlen angesetzt werden. Puigdemont lebt derzeit also in Deutschland, in Berlin. Spanien hat seine Auslieferung wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit dem verbotenen Referendum über die Loslösung Kataloniens von Spanien am 1. Oktober vergangenen Jahres beantragt. Auch seine Kandidatur scheiterte an der spanischen Justiz. Zwar hatte die Mehrheit der Unabhängigkeitsbefürworter im katalanischen Parlament eigens das Reglement zur Wahl eines Regierungschefs geändert, könnte man sagen. Sie haben das versucht. Ein Kandidat darf nun sein Regierungsprogramm auch per Videokonferenz vorstellen, er muss nicht anwesend sein und so weiter und so weiter. Doch der konservative spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy legte dagegen Widerspruch beim Verfassungsgericht ein. Solange das nicht entschieden ist, darf Puigdemont natürlich nicht kandidieren. Was wir uns fragen hier im Niemandsland ist, wie weit beruht das alles auf einem Deal hinter den Kulissen? Es gibt ja nun seit Wochen Gerüchte, dass die PP, die rechte Regierungspartei in Spanien, hinter den Kulissen mit den baskischen Nationalisten ausgehandelt hat, einen Deal, in dem man Katalonien erstmal wieder vom 155 befreit und dazu einem Plan folgt, in dem man Puigdemont so halb aus dem Verkehr zieht, jemand anderes, Wählbares, an die Stelle setzt und dann nach und nach versucht, wieder eine zivile Regierung hier in Katalonien herzustellen, beziehungsweise eine autonome Regierung wieder aufzubauen. Der ehemalige katalanische Regierungschef bestimmte deshalb am Donnerstag per Videoansprache von Berlin aus Kim Torra als Alternativkandidaten. Du hattest ihn schon ein bisschen vorgestellt. Der ist 55 Jahre alt, ist Anwalt und gilt, wie gesagt, als unerbittlicher Verfechter der Unabhängigkeit seiner Heimat. Puigdemont erklärte ausdrücklich, dass Torra, der mit den nötigen Stimmen im Parlament rechnen kann, eine Übergangslösung sei. Eine Übergangslösung wozu? Womit? Wovon? Wofür? Natürlich für ihn, weil er will ja eigentlich wieder in Amt und Würde und an die Macht. Sollte das Verfassungsgericht das neue Reglement in einigen Monaten doch noch für rechtmäßig erklären, will Puigdemont also wie gesagt erneut ins Amt. Er war von Madrid Ende Oktober abgesetzt worden, als Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Puigdemont und 4 seiner Minister setzten sich dann nach Belgien ab. Zusammen mit 2 weiteren Politikerinnen, die sich in der Schweiz aufhalten, werden sie per europäischem und internationalem Haftbefehl gesucht. In Spanien selbst sitzen 7 ehemalige Minister und 2 Aktivisten in Untersuchungshaft. Torra ist das, was die Befürworter der Unabhängigkeit neben Puigdemonts gemeinsam für Katalonien, Junts per Cat, die republikanische Linke Kataloniens, ERC, und die antikapitalistische Kandidatur der Volkseinheit, CUP, Plan D nennen. Plan A war Puigdemont, Plan B der in Untersuchungshaft sitzende ehemalige Chef der katalanischen Nationalversammlung, ANC, und Plan C der ehemalige Sprecher Puigdemonts, Jordi Turull. Letzterer erhielt nicht genug Stimmen und wurde nach der Abstimmung in Untersuchungshaft genommen. So sieht's mittlerweile aus hier in Katalonien. You are listening to Niemandsland, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Ja, auch zu diesem gegenseitigen Hass hier noch zwischen den hiesigen Unabhängigkeitsfans gegenüber Spanien und umgekehrt, hauptsächlich natürlich von Parteigängern der PP und von Ciudadanos gegen die dazu gab es einen sehr schönen Artikel in der Vanguardia von Anthony Butschwert. Und also vor kurzem hat sich ja ETA jetzt ganz aufgelöst, ne, im Baskenland, ja, und dort ist es dann wirklich gekommen zum bewaffneten Kampf. Und soweit sind wir hier noch nicht, aber es gibt sozusagen jeden Tag irgendwo Auseinandersetzungen, sagen wir, wahrscheinlich würde die jeweilige andere Seite das dann als Terrorismus bezeichnen, aber soweit ist es zum Glück noch nicht. Aber da tun zum Beispiel die einen diese gelben Schleifchen überall anbringen oder aufmalen und dann kommen die anderen und machen die wieder weg. Oder wird geschossen, noch nicht scharf, aber erstmal mit so kleinen Kugeln aus dem Luftgewehr, ne, gegen die Wohnung von irgendjemand, der von der anderen Seite ist. Oder wird Scheiße in Plastiktüten geworfen gegen Parteibüros und oder die Lehrer da, die in San Andreu de la Barca angeblich die Kinder der Guardia Civiles bloßgestellt hätten, bei denen die werden gekennzeichnet, also wo sie wohnen und so weiter, und die gegen die sozialistische Partei, auch gegen die KUP gibt's von Nazis Malereien in Figueras und so weiter, ne? Also jeden Tag irgendwie sowas. Und der dieser Artikel da von Anthony Butschwert, der nennt diese ganze Geschichte das Syndrom des gekochten Frosches. Ja. Der sagt, es gibt ja diese Geschichte vom Frosch, der bekanntlich im feuchten und Wassergebieten lebt und Wasser also braucht. Ne. Und zu einer normalen Temperatur auch, wie sie halt ist, in Seen oder Teichen und Flüssen und so weiter. Und wenn man den jetzt in ein Glas setzt und die Wassertemperatur schnell erhöhen würde, was würde dann passieren? Da würde der sofort rausspringen. Wenn man sie aber ganz langsam nur erhöht, und man hat jetzt wissenschaftlich festgestellt, um 0,02 Grad pro Minute, dann merkt der Frosch das nicht, beziehungsweise er passt sich an und verbraucht dann seine ganze Energie dabei, sich anzupassen an diese langsam steigende Wassertemperatur. Und treibt dann irgendwann tot auf der Oberfläche. Ja, genau. Und wenn er es dann merkt, dann kann er nicht mehr, hat er keine Energie mehr und kann nicht mehr rausspringen. Ja. Und so ähnlich ist diese Geschichte in Katalonien auch. Jetzt ist nur noch die Frage, wäre es am Ende der Frosch, wahrscheinlich wieder wir, ne? Weder die einen noch die anderen. Ja, der Frosch ist das Volk, weil das Volk wird ja eigentlich betrogen, verarscht, belogen, an der Nase herumgeführt, genasführt, weil die wirklich wichtigen Dinge, die die Menschen betreffen, und da kann ich immer wieder unsere Bürgermeisterin Ada Colau loben, die werden einfach beiseite geschoben, darüber wird nicht gesprochen, die Probleme, die die Menschen hier zum Beispiel in Barcelona haben. Ada Colau war Anfang der Woche in Madrid im Kongress und da waren manche Parteien, die haben sie noch nicht mal empfangen. Sie versucht verzweifelt gegen das ungerechte Mietrecht hier anzugehen, dass Mieter nur noch 3 Jahresverträge bekommen und dann auf der Straße sitzen, weil sie die 50, 80, 100% Mieterhöhung nicht bezahlen können. Die hat versucht, im Kongress das Problem zur Sprache zu bringen und da blitzt sie immer absolut ab, weil das für diese Leute überhaupt keine Frage ist. Die haben die Öffentlichkeit beschäftigt mit anderen Dingen, eben mit dem Gezerre der Fahnen und der nationalen Identitäten und dieser Geschichten. Ja, also diese Colau, die wird wirklich zerrieben wie zwischen zwei Mühlsteinen. Ja, von beiden Seiten wird die unter Feuer genommen. Und also die einzigen, die noch ein bisschen vernünftig sind, ja, also in Spanien wäre das so was Ähnliches wie Podemos, wie hier die Colau mit ihrem Barcelona en Comú. Und die einzigen, die werden da völlig fertig gemacht. Ich glaube, gestern oder vorgestern war eine Demonstration, jetzt nicht von Anhängern der zentralistischen Regierung und auch nicht von Anhängern von den Separatisten, sondern in einem der besseren Viertel von Barcelona, da oben an der Diagonal Francesc Macià, gab es eine Demonstration gegen die Colau. Von wem? Von Hundebesitzern. Hm. Ja? die haben da also demonstriert gegen die Colau, weil die jetzt den Zugang für Hunde beschränken will in öffentlichen Parks und so weiter. Ja. Und wer sind diese Leute, die da oben wohnen? Also die in den reichen Vierteln. Ja. Von daher kriegt sie natürlich auch Feuer. Dann gibt es sowieso eine Pressekampagne gegen sie. Es vergeht kein Tag, wo nicht El País oder La Vanguardia auf ihren ersten Seiten, sagen wir mal, Hassberichte gegen Colau haben, zum Beispiel, dass sie schuld sei an der ganzen Misere hier in Ciudad Vella, also im Altstadtviertel. Hier liege doch so viel im Argen und die Colau mache da nichts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ist die einzige Bürgermeisterin seit vielen, vielen, vielen Jahren, die versucht, die konkreten Probleme der Menschen zu beseitigen. Und da sehe ich also wirklich sehr viel auf unsere Bürgermeisterin und uns natürlich auch zukommen, weil es geht um die Interessen der Menschen in dieser Stadt. Hol mich wieder raus, hol mich wieder raus. mich langsam wieder raus, hol mich wieder raus zu dir. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Es ist Samstag, der 12. Mai 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tag und von der Woche. Die erste Meldung kommt aus Trier. Unbekannte legen Feuer an Marx' Statue in Trier. Eine neue Statue von Karl Marx in Trier ist nun auch auf gewaltsamen Protest gestoßen. Unbekannte zündeten ein Banner an dem Denkmal an. Die Feuerwehr kam jedoch rechtzeitig. Auf eine erst kürzlich in Trier eingeweihte Statue des Philosophen Karl Marx ist am frühen Donnerstagmorgen eine Brandattacke verübt worden. Ein an dem Bronzedenkmal befestigtes Banner sei angezündet worden, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr habe das Spruchband gelöscht. Sachschaden am Denkmal selbst sei nicht entstanden. Die Statue, ein Geschenk Chinas, war am Samstag als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx enthüllt worden. Die Aufstellung des samt Sockel 5,5 Meter hohen Monuments sorgte wiederholt für Streit. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und starb am 14. März 1883 in London. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Einem Sprecher zufolge wurde das Banner komplett zerstört, sodass auch keine Schrift zu erkennen gewesen sei. Am Denkmal selbst waren am Morgen noch kleinere Aschereste zu sehen. Ein Sprecher der Stadt Trier bedauerte den Zwischenfall. Bei der Enthüllung der Statue haben sich viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zur Marx-Statue friedlich und respektvoll damit auseinandergesetzt. Es ist schade, dass es nun zum Versuch einer Sachbeschädigung gekommen ist. Er sagte weiter, wir hoffen, dass das nicht wieder vorkommt, sondern dass Meinungsunterschiede in Trier auf zivilisierte Art und Weise miteinander besprochen werden. Ja, ich weiß natürlich auch nicht, wer das war. Man kann ja spekulieren. Also irgendwelche Nazis oder AfD oder vielleicht sogar Christian Lindner, wer weiß. Naja, ich kann mir vorstellen, dass da der Platz, wo die Marx-Statue steht, doch voll mit Kameras ist. Da braucht man nur mal die Kameraaufzeichnungen zu untersuchen und da kriegt man schon schnell raus, wer da mit Flammen rangegangen ist. Vielleicht Besoffene, vielleicht Neonazis, wie du sagst, wer weiß. Ja, noch einmal das leidige Katalonien-Thema. Also wie gesagt, per Videobotschaft hat er es verkündet. Carles Puigdemont sieht von der Kandidatur für das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten ab und schlägt stattdessen einen alten Weggefährten vor. Als neuen Kandidaten für die Wahl am 22. Mai bestimmte Puigdemont den Parlamentsabgeordneten und Publizisten Joaquín Quim Torra. Unsere Gruppe schlägt den Gefährten Quim Torra als Präsident der Generalitat vor, sagte Puigdemont in einer Videobotschaft, die über seine sozialen Kanäle verbreitet wurde. Joaquim Torra, 55, kommt ebenso wie Puigdemont aus der Provinz Girona an der französischen Grenze. Die beiden Politiker stehen einander nahe, auch ideologisch. Torra befürwortet ein unabhängiges Katalonien. Er hatte führende Positionen bei Òmnium und ANC, den ideologischen Armen der katalanistischen Separatistenbewegung, den beiden wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen der Indepes, der Independentistas. Zuletzt leitete der ehemalige Anwalt die katalanische Monatszeitschrift Revista de Catalunya und den Verlag A Contravent. Im Gegenwind, der sich auf Literatur über Katalonien in der Zeit des spanischen Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur spezialisiert hat. Berlin. Mit einer Lesung auf dem Berliner Bebelplatz haben Künstler, Schriftsteller und Politiker am Donnerstag an die Bücherverbrennung der Nazis vor 85 Jahren erinnert. Unter dem Motto »Lesen gegen das Vergessen« hatten sich unter anderem die Schauspieler Gabriele Streichhahn und Ben Becker, die Journalistin Beate Klaasfeld, Autor Volker Braun sowie der Musiker André und David Hermlin angekündigt, um aus Werken, die der Zensur der deutschen Faschisten zum Opfer gefallen waren, zu zitieren. Wir wollen an Schriftstellerinnen und Schriftsteller erinnern, deren Bücher am 10. Mai 1933 in 22 deutschen Universitätsstädten, beginnend auf dem heutigen Bebelplatz in Berlin, öffentlich verbrannt wurden, hieß es in dem Aufruf. Ein Rechtsruck hat unser Land, Europa und die Welt verändert, heißt es weiter. Viele Menschen müssten öffentlich zeigen, dass sie eine solidarische und friedliche Gesellschaft wollen. Schauen wir in die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag, dem 12. Mai 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Tarifverhandlungen in der Baubranche mit schlichter Spruch beendet. Am Morgen ist eine Einigung im Tarifstreit für rund 800.000 Beschäftigte erzielt worden. Details sollen in der Früh bekannt gegeben werden. Die Gewerkschaft IG Bau hatte zuletzt 6% mehr Lohn bei 12 Monaten Laufzeit gefordert. Parlamentswahl im Irak hat begonnen. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen haben am Morgen die Wahllokale geöffnet. Es ist die erste Abstimmung seit dem Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat. Das Ergebnis gilt als Entscheidung dafür, ob das Land näher an den Iran oder die USA rückt. US-Sanktionen gegen den Iran. Die britische Premierministerin May hat mit US-Präsident Trump dazu Gespräche vereinbart. Dabei soll es um die Auswirkungen für britische Firmen gehen, die Geschäfte mit dem Iran machen. May bekräftigte, weiter an dem Atomabkommen mit Teheran festzuhalten. Chefinspektor der Internationalen Atomenergieagentur gibt Posten auf. Tero Vajoranta nannte keine Gründe für seinen überraschenden Rückzug. Er hatte bisher die Einhaltung des Atomabkommens mit dem Iran überwacht, aus dem sich die USA am Dienstag zurückgezogen hatten. DGB-Chef Hoffmann fordert deutliche Anhebung des Mindestlohns. In der Saarbrücker Zeitung verwies er auf die gute Wirtschaftslage. Nach Berechnungen der Bundesregierung müsste der Mindestlohn bei 12,63 Euro liegen, um im Alter mehr als die Grundsicherung zu bekommen. Das geht aus einer Anfrage der Linken hervor. Das Wetter. Im Norden und Osten dichtere Wolkenfelder. Ansonsten sonnig und meist trocken. Im Süden Gewitter. Höchstwerte 17 bis 27 Grad. München. Noch in diesem Jahr soll die Stadt München ein Mahnmal zur Bücherverbrennung von 1933 bekommen. Der Städtische Kulturausschuss beschloss, den Entwurf des US-amerikanischen Künstlers Arnold Dreiblatt umzusetzen. Das teilten die Stadt und das NS-Dokumentationszentrum mit. Das Denkmal soll vor der staatlichen Antikensammlung am Königsplatz entstehen, an dem mutmaßlichen Ort, wo die Nationalsozialisten 1933 Bücher verbrannt hatten. Auf dem dortigen Kiesboden sollen sich 359 Buchtitel von damals geächteten Autorinnen und Autoren in einer Spirale anordnen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Entwurf namens Die Schwarze Liste in einem Wettbewerbsverfahren durchgesetzt. Noch zu München, da gab es vorgestern auf dem Marianplatz eine Riesendemonstration, 30.000 bis 40.000 Leute sollen da gewesen sein. Also das sind mehr als wie wenn Bayern München die Bundesliga gewinnt. Und worum ging es da? Protest gegen das PAG, das Polizeiaufgabengesetz. Das Neue, das jetzt die CSU dort voranbringen will, ja. Und wird also allgemein bezeichnet als das härteste deutsche Polizeigesetz seit 1945. Die Älteren werden sich noch erinnern an die Kampagne damals in 60er Jahren gegen die Notstandsgesetze, ja. Und was die jetzt vorhaben, das ist eine ungeheure Vergrößerung der Polizeibefugnisse, ohne offiziell den Notstand auszurufen. Und also jetzt reicht es eine drohende Gefahr. Ne? Konkret muss diese Gefahr gar nicht sein. Aber die Polizei kann dann, wenn sie denkt, du bist irgendwie es wert, dann können sie dich abhören, Daten auslesen, Computer sich angucken, von außen natürlich, Ermittler, also Zivilpolizei einsetzen, wie sie wollen, Drohnen einsetzen und vor allem Bodycams, also viele Polizisten werden jetzt mit diesen Bodycams ausgerüstet und also nicht nur, wenn du auf eine Demonstration gehst, sondern wenn gerade der Polizist, der dir entgegenkommt in Uniform oder ohne, der kann dich jederzeit also Film erfassen, dann kommt diese bekannte Gesichtserkennung und dann wissen sie schon, wer du bist und können anfangen, dich auszuspionieren. Und dabei ist gerade in Bayern, die hatten ja seither schon ein sehr scharfes Polizeigesetz, da gab es zum Beispiel dann Polizeihaft bis zu einer oder gar zwei Wochen, ne, ohne dass du einem Richter vorgeführt wirst, also nicht mehr 48 Stunden wie früher. Ne. Und dann eben, also es ist im Grunde, was die Nazis damals auch schon hatten, Vorbeugehaft, ja, Unendlichkeitshaft. So weit ist es gekommen, da jetzt. Dazu kommen die erschwerenden Umstände, dass die Nazis kein Internet hatten, keine Bodyscans, die Nazis hatten keine Gesichtserkennung und die Nazis hatten keine Drohnen und so weiter und so weiter. Zu dieser Meldung, die du gerade gesagt hast, passt auch Folgendes. Es passt nämlich die europaweite Fahndung nach Verdächtigen. Hören wir einmal kurz rein. Im Zusammenhang mit Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg im vergangenen Jahr fahndet die Polizei europaweit nach 24 mutmaßlichen Randalierern. Das meldet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Demnach hat das Bundeskriminalamt eine Liste mit Bildern von bisher unbekannten Personen weitergeleitet. Ihnen werde schwerer Landfriedensbruch, Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Was für ein schöner Sonntag. Dann etwas Lustiges für alle Musikfans, die eine bestimmte Art von Musik hassen, nämlich die Euro-Pudding-Musik, der Eurovision-Contest, für die gibt es was ganz Feines. Da gibt es nämlich an diesem Wochenende den Eurovision-Song-Contest, den Song-Contest, den eigentlich niemand so gerne sehen will oder hören will, aber der ist da und den soll es geben. Dazu eine kleine Meldung, die ich hier auf meinem Monitor habe. Augenblick, ich muss den mal gerade reinfriemeln. Hier ist gerade mir ein kleiner Knopf abgebrochen. Hier haben wir sie. Im Finale des Eurovision Song Contests in Lissabon gehen heute Abend Vertreter aus 26 Ländern an den Start. Die größten Favoriten kommen aus Zypern und Israel. Für Deutschland wird Michael Schulte auf der Bühne stehen mit einer Ballade über seinen verstorbenen Vater. Noch einmal ein Auftritt im kleinen Rahmen, bevor es auf die große Bühne geht. Michael Schulte spielt Unplugged beim Empfang der deutschen Botschaft. Äußerlich wirkt der deutsche Kandidat ruhig, doch innen brodelt es, sagt er. Es wird Zeit. Also ich habe echt keine Lust mehr zu warten. Ich bin heiß drauf. Jetzt ist es zum Glück endlich bald soweit. 26 Länder treten heute Abend an. Wie immer ist für jeden Geschmack was dabei. Ja, Werner, ich sehe dich sitzen im Kreis deiner Lieben, deiner Familie, und ihr guckt euch das natürlich an mit Salzstangen und Fruchtsäften ausgestattet, vielleicht hier und da ein Glas Buttermilch auch zum Aufpeppen, oder? Wie sieht's aus? Nee, da gehe ich lieber ins Bett oder ich suche mir auf einem anderen Kanal einen Wild-West-Filme. Wayne. Also wahrscheinlich du und ich, wir werden uns das nicht angucken, aber ich fürchte, dass sehr, sehr viele Leute sich das reinziehen werden, genauso wie du sagst, mit Salzstangen und Popcorn und allem Möglichen. Naja, ich meine, hier in Spanien muss man sich das eigentlich angucken, weil wir hier die Amaya und den Alfred haben. Und Amaya und Alfred, Werner, du weißt vielleicht gar nicht, wer die sind, du hast die ganze Sache nicht verfolgt, aber Amaya und Alfred sind wirklich zwei wunderbare junge Leute, die auch wirklich toll singen können, und die sind im Moment das Traumpaar der spanischen Monarchie. Das Traumpaar heißt, sie singen im Duett, sind auch ein Paar und verliebt und zeigen das auch an allen Ecken und Enden. Da wird getortelt und geschmust und gelächelt und das Ganze wird wirklich durch die Medien geführt. Ich habe gestern Abend mal reingezappt kurz. Da gab es eine Sondersendung zur Eurovision, zum Finale in Lissabon. Und das war wirklich eine Herzberichterstattung. Ein Schmuh, ein Gesülze und ein Schmalzkringelbacken, das man wirklich nur mit den Ohren schlackern konnte. Aber das ist vielleicht der Gegenpol zu dem ganzen Wahnsinn, zu dem ganzen Alltagsschmutz, der die Leute einhüllt. Die brauchen eben irgendetwas Schönes. Die einen haben ihre Barca-Träume mit dem Kindergott Messi. Und die anderen haben halt ihr Traumpaar mit den jungen Leuten, mit Amaya und Alfred, oder? Ja, so kann man das sehen, beziehungsweise so siehst du das, klar, natürlich. So sehen das viele Leute. Und irgendwo Leute. Hast du ja auch ein bisschen recht. Viele Leute brauchen den Glamour, den Glanz, die heile Welt. Sie wollen, dass auch Licht auf sie herabfällt, auf ihren kleinen grauen Alltag, durch die große Welt des schönen Scheins. Kommen wir wieder zu den ganz harten Schweinereien. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Türkei erhält weiter U-Boot-Teile aus der BRD, Berlin. Die Bundesregierung lässt weiterhin die Lieferung von Bauteilen für U-Boote in die Türkei zu. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor. Demnach hat der Konzern ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, im Jahr 2009 sogenannte Herstellungsgenehmigungen für 6 U-Boote für die türkische Marine erhalten. TKMS baut die Kriegsschiffe gemeinsam mit einem türkischen Unternehmen. 2015, 2016 und 2017 begannen die Firmen, dem Bericht zufolge, mit dem Bau jeweils eines U-Boots. Die Bundesregierung übernahm dafür 2011 Exportgarantien im Wert von knapp 2,5 Milliarden Euro. Freispruch auf Lesbos für Flüchtlingshelfer. Auf diesen Prozess hatte man ja wirklich seit langer Zeit gewartet. Mytilini. In Griechenland sind am Montag 5 Flüchtlingshelfer freigesprochen worden. Ein Gericht auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos sprach 3 Spanier sowie 2 Dänen vom Vorwurf der Schleusertätigkeit frei. Es war ein harter Vorwurf. Es ging da um Menschenhandel und Das war natürlich eine knallharte Sache, die wird mit sehr hohen Gefängnisstrafen geahndet. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme im Januar 2016 waren die Angeklagten an Aktionen zur Rettung von Flüchtlingen aus der Ägäis beteiligt. Die Spanier waren für die Organisation Promeet tätig, die Dänen für das Team Humanity. In einer ersten Stellungnahme riefen die Freigesprochenen zu weiterer Solidarität mit den Flüchtlingen auf. Wir möchten die Tatsache nutzen, dass Kameras auf uns gerichtet sind, um darauf hinzuweisen, dass im Mittelmeer noch immer dasselbe geschieht, dass immer noch Menschen verloren gehen. Ja, also zu diesem Thema Immigration und auch zu dem anderen, was du vorher zitiert hast, Waffengeschäfte, zu diesen Punkten und noch vielen anderen kann man jetzt auch nachgucken im neuen Jahresbericht von Amnesty International 2017-2018. Also da weiß ich jetzt nicht mehr, ob Waffenexport aus Deutschland auch da benannt wird, also jetzt für den Fall Deutschland. Aber andere Sachen, also die Situation der Immigranten, auch Auslieferung von Leuten nach, von Afghanern nach Afghanistan, obwohl sich die Situation dort weiter verschlechtert, solche Sachen stehen da drin in Bezug auf Deutschland. Ne? Und Spanien, natürlich auch. Also es ist kein Ranking, diese letzte Veröffentlichung jetzt von Amnesty International. Da wird einfach nach Kontinenten die Situation in jedem Land beschrieben. Und also Spanien natürlich kommt auch vor, ja. Und nicht nur Türkei oder Russland oder Nordkorea. Und was die auch untersuchen, ist zum Beispiel Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Zensur und so weiter. Und also die Situation beim Fernsehen zum Beispiel hier in Spanien ist ja nicht wie in Deutschland. In Deutschland gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, also was eben doch eine gewisse Unabhängigkeit garantiert vom Staat oder der jeweiligen Regierung, weil da in den Aufsichtsgremien dann politische Parteien von den Ländern, von den verschiedenen Ländern drin sitzen, nicht nur von der Zentralregierung, aber auch andere Vertreter der Gesellschaft, wie zum Beispiel Gewerkschaften oder Kirchen oder Sozialverbände und so weiter. Und das ist in Deutschland schon so seit den 50er Jahren. Ja. Und dann in den 80ern gab es dann eben dazu noch diese privaten Sender. Ne. Und in Spanien haben die dann erst unter Zapatero, also bei der letzten Regierung der Sozialistischen Partei, etwas Ähnliches geschaffen. Und dann, wie als dann im Jahr 2011 die PP an die Macht kam, das war eine ihrer ersten Maßnahmen, dieses Statut wieder abzuschaffen. Ne? Allerdings, nachdem er dann 5 Jahre später die oder 4 Jahre später die Parlaments die absolute Mehrheit verloren hat, haben sie dann im Parlament abgestimmt und zwar einstimmig alle Parteien wieder sowas zu schaffen, neues Statut da vorzulegen. Aber seither nichts, Fehlanzeige. Also jede Initiative in diese Richtung wird abgeblockt von der Regierung. Ja, und die Folge ist jetzt, dass jetzt also in den letzten 7 Jahren die Zensur immer unerträglicher geworden ist. Ne? Also die letzte Geschichte in einer langen Reihe von Vorfällen, da war vor ein paar Tagen der Rajoy in Alicante, weiß nicht mehr bei welchem Akt, und dann gab es Proteste von Rentnern Und dann wurde seine Staatssekretärin, die in seiner Nähe stand, erwischt dabei. Sie wusste nicht, dass sie gefilmt wurde und hat dann gesagt, in Bezug auf die protestierenden Rentner, da kriegt man ja richtig Lust, denen den Stinkefinger zu zeigen und fuck you zu sagen. Und das war jetzt natürlich gefundenes Fressen für alle anderen Fernsehsender, die ausführlich darüber berichtet haben, aber nicht das staatliche Fernsehen, TVE. Ne? Und wo das dann wiederum kritisiert wurde, dass die das einfach nicht bringen, diese Nachricht, dann geht der Finanzminister her, der Montoro, und sagt, na, wem der nicht passt, der kann ja einen anderen Kanal einschalten. Und jetzt haben also die Journalisten selber von diesem staatlichen Fernsehen jetzt angefangen zu protestieren. Ja? Und einige davon können sich das leisten. Ja? Es ist also sehr schwer, da reinzukommen überhaupt. Aber wenn du erstmal drin bist, dann hast du so fast so einen Beamtenstatus. Ja, ne? Genau. Mhm. Ja. Und die nützen jetzt diese relative Sicherheit aus und erscheinen jeden Freitag schwarz gekleidet zum Dienst, also die Moderatoren und die Leute, die man da so sieht, und die sagen jetzt, solange die Direktion nicht ausgetauscht wird, werden wir jeden Freitag so erscheinen. Und das ist nur jetzt der letzte Punkt, ne, in der langen Reihe von Geschichten. War die Berichterstattung am 1. Mai. Ne. Dann wird den Redaktionen verboten, dass die filmen den Rajoy, wenn irgendeiner von den angeschuldigten Politikern seiner Partei daneben steht. Ne? Dann wird ihnen vorgegeben, welche Zitate, welche Bilder sie nehmen müssen. Ne? Und wo er dann mal, der Rajoy selber, als Zeuge auftreten musste wegen bei einem Prozess wegen illegaler Parteifinanzierung, da hat man dann den Journalisten eine Argumentationshilfe von der Parteizentrale überreicht. Ne? Erklärungen von katalanischen Politikern wurden bewusst falsch übersetzt, ja, für die Nachrichten. Und was sehr, sehr dumm ist, weil jeder, der zuhört, kann das verstehen und kann sofort merken, was da falsch übersetzt wurde. Ja. Es gibt nämlich Sätze und Wörter auf Spanisch, die sind exakt identisch mit den Wörtern auf Katalanisch. Insofern frage ich mich, wer war denn so dumm und so naiv, sowas zu machen? Oder auch am 8. März, der Internationale Frauentag, war ja hier in Spanien ein Riesenerfolg, ne, von Hunderttausenden von Frauen und Streik, ja, nicht nur Demonstrationen. Und dann alle Fernsehsender haben an diesem Tag dann natürlich den Frauen gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich streiken. Sie haben ja das Recht dann auch. Und dann haben sie Männer dafür arbeiten lassen an diesem Tag, damit die Frauen streiken können. Aber beim spanischen Fernsehen, was ist da passiert? Dann haben sie, also sie konnten nicht verhindern, dass, wenn die Frauen wollten, dass sie da zum Streik gehen, aber dann haben sie keine Männer, sondern Frauen verpflichtet für den Notdienst. Ja. Oder Manipulationen auch ganz konkret, zum Beispiel eine Suppenküche für Arme, ja. Da waren Bilder drauf, das sollte dann rausgeschnitten werden, weil es sowas in Spanien nicht gibt. Ja, und weil da Kinder zu sehen waren. Man ja, wollte ja, besonders die Kinder rausschneiden, dass man nicht denkt, in Spanien gibt es hungerleidende arme Kinder. Ja, sowas gibt's einfach. Oder das Allerlächerlichste finde ich dann noch, die spanische Fußballnationalmannschaft, die wird ja hier genannt La Roja, die Rote, ja, weil die ein rotes Trikot haben, schon seit ewigen Zeiten, ja. Auch das dürfen die jetzt, oder sollen die das nicht so benennen, das Nationalteam, weil Rot ist ja in Spanien immer die Linken, die Republikaner gewesen, ja. Also, so weit ist das jetzt gekommen, ja. Ja, und auch bei einer Sondersendung zum Thema geflohener katalanischer Regierungschef Carles Puigdemont, da hat man im Informe Semanal, das ist so eine Art Weltspiegel hier in Spanien, hat man diese Passage mit der Musik des Exorzisten unterlegt. Aber gut, was regen die sich auf, frage ich mich. Das passiert jeden Tag seit Jahren. Das passiert im ersten deutschen Fernsehen, das passiert auf Spiegel TV, das passiert im ZDF, das passiert auf der BBC. Das machen alle Fernsehkanäle der Welt, die manipulieren, schneiden, wählen aus, unterlegen, kürzen, verstümmeln. Ich frage mich einfach, welche Aussagekraft so ein Vorwurf eigentlich hat, wenn man auch noch dazu bedenkt, dass die Katalanen, die sich ja aufregen, wie manipuliert die spanischen Medien sind, ihre Medien wirklich bis zur Weißglut manipulieren. Es vergeht kein Tag, in dem nicht 90% separatistische Propaganda über die katalanischen Medien kommt. Es ist fast nicht mehr zum Aushalten. Da werden fast nur Separatisten interviewt, es wird nur ihre Position gezeigt, es werden nur ihre Perspektiven dargelegt, ihre Ideologie wird verbreitet. Leute, die etwas anderes sagen, werden vielleicht kurz mal erwähnt oder lächerlich gemacht. Und das ist auch eine Realität und eine Tatsache, die man einfach sehen muss. Die Medienwelt ist so. Es gibt keine neutrale, freie, objektive und offene Medienwelt. Die Medienwelt ist einfach Propaganda von allen Seiten. Und das ist so. Selbst wir hier im Niemandsland, wir wählen ja auch aus. Wir bringen ja hier nicht die Meinung von irgendwelchen Rechtsradikalen oder von irgendwelchen Regierungsfreaks, sondern wir versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, auf unsere Art. Nur, es kann jetzt Leute geben, die uns auch vorwerfen, Moment, ihr habt jetzt hier nur über das und A und B und C gesprochen und so weiter. So geht's reihum. Wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich gute Berichterstattung, was wäre eine gute Pressearbeit und wie kann man die vernünftig präsentieren, damit alle Leute etwas davon haben. Das ist eigentlich die Frage. Während diese Vorwürfe, die kann man allen Medien machen. Da würde ich überhaupt fast keins von ausnehmen, oder? Nee, ich bin einverstanden. Natürlich gibt's die überall. Aber eben auch in welchem Umfang ist wichtig. Ne? Also so offen und eindeutig glaube ich, dass es zum Beispiel nicht in Deutschland im Moment stattfindet, eben auch wegen dieser öffentlich-rechtlichen Struktur, die im Moment jetzt eben seit Jahren nicht existiert. Auf der anderen Seite ist es vielleicht noch nicht diese Zensur, wie sie unter Franco war, ja, aber die Tendenz ist wichtig, wo es hingeht, ne? Da muss man halt ansetzen. Eine schon groteske Form von Zensur findet in dem Frauenhasserland Iran statt. Die deutsche Schiedsrichterin Bibiane Steinhaus, die wird nämlich im iranischen Fernsehen zensiert. Bibiane Steinhaus ist die erste deutsche Schiedsrichterin, die auch in der ersten Bundesliga pfeifen darf. Mehr Gleichberechtigung auch im Fußball, ja, das geht. Wenn auch sehr langsam. Im Iran allerdings kann man sich mit dem Bild einer Schiedsrichterin auf dem Spielfeld nicht anfreunden. Pfui Teufel, ein Weib pfeift ein Fußballspiel. Das Land ist fußballverrückt und überträgt die Spiele der deutschen Bundesliga. Bundesliga gucken da zigtausende oder vielleicht sogar Millionen von Leuten. Aber beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern, das ging 1:3 aus am Samstag letzter Woche, wurde Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus einfach nicht gezeigt. Ja, hallo. Wieso die Zensur? Während im deutschen TV Steinhaus immer wieder in Nahaufnahme zu sehen ist, bekamen die Zuschauer im iranischen Staatsfernsehen Bilder von der Tribüne im Kölner Stadion zu sehen. Es entging ihnen auch, dass die Kölner Trainer Stefan Ruhenbeck von Steinhaus auf die Tribüne gestickt wurden. Der Kölner Trainer hatte nämlich da einige Auftritte und Pöbeleien vollbracht. ARD-Korrespondentin Natalia Amvrivi twitterte aus Teheran vom Zensurmeister Iran. Wie gesagt, es war ein anstrengendes Spiel für die Zensurmeister im Iran. Bundesliga Bayern gegen Köln und es pfeift natürlich eine Frau, ein Weib, ein unreines, schmutziges Weib pfeift dieses herrliche, tolle Männerspiel. Die 39-jährige Polizistin pfeift seit Anfang der Saison Spiel in der ersten Bundesliga. Am 10. September 2017 gab sie ihr Debüt beim Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen. Als vierte Offizielle hatte sie auch davor schon am Seitenrand das Spiel kontrolliert. 2007 kam sie zum ersten Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Auch im fußballverrückten Iran, also wie gesagt, wird das Thema diskutiert. Die Nachrichtenseite Pars News kritisierte die Zensur als merkwürdigen Akt. Demnach wurden im Spiel permanent Zeitlupenszenen hineingeschnitten, um Momente zu kaschieren, in denen Steinhaus in Großaufnahmen zu sehen war. Im Netz beschwerten sich ebenfalls Zuschauer. Einer schrieb auf Twitter, Steinhaus habe das Spiel der Männer gemeistert, während im Iran Frauen noch nicht mal ins Stadion dürften. Tatsächlich war es Frauen in Iran lange verboten, Sportevents im Stadion zu besuchen. Die Angst der Kleriker im Land, sie könnten so in Kontakt mit Männern kommen. Anfang des Jahres hatte der Weltfußballverband FIFA verkündigt, dass der Iran das Verbot aufheben wolle. Die Regierung widersprach. Die religiösen, fanatischen Führer lehnen auch den Vorschlag des Sportministeriums ab, Frauen auf Familientribünen zuschauen zu lassen. Ja, Niemandsland, ne? Ja, ist eine irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Also sag mal, was in der Politik und ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also echt klasse Sendung, ne? Feuerfall! Bis Sommer frei! Vertikalone verstanden! Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wie schön blüht uns der Mai, der Sommer fährt dahin. Mir ist ein schönes Jungfräulein gefallen in meinen Sinn. Bei ihr, da wehe mir wohl, wenn ich nur an sie denke. Mein Herz ist freudevoll. Bei ihr, da wär ich gerne, bei ihr, da wär mir wohl. Sie ist mein Morgensterne, strahlt mir ins Herz so voll. Sie hat einen roten Mund, tät ich sie darauf küssen, mein Herz wird mir gesund. Ich wollt, ich fänd im Garten drei Rosen an einem Zweig. Ich wollte auf sie warten, ein Zeichen wär mir's gleich. Das Morgenrot ist weit, es streut schon seine Rosen. Ade, du schöne Maid. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Kino ist angesagt, wie immer am Ende der Sendung. Ich frage dich zuerst mal, Werner, was gibt's? Hast du was anzukündigen oder hast du was gesehen? Ja, wenn ich chronologisch vorgehen will, dann muss ich mit Kino aufhören und anfangen mit Nicht-Kino, mit drei Veranstaltungen, alle heute. Und die erste, heute 15.30 Uhr, Schicksalstag sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Bundesliga. Letzter Spieltag, fangen wir kurz mit der zweiten Bundesliga an. Es geht hauptsächlich um den Abstieg. Im Aufstieg ist schon klar, in die Bundesliga Nürnberg und Düsseldorf. Und Kiel wird in die Relegation müssen, um aufzusteigen. Interessanter ist es beim Abstieg, außer Kaiserslautern, die also schon sicher abgestiegen sind, sind immer noch 6 Mannschaften impliziert, wo sich heute entscheidet, wer wird der zweite Absteiger und wer muss in die Relegation. Und die gute Nachricht ist, St. Pauli ist gerettet. Also herzlichen Glückwunsch, Jonas und alle ihr Hamburger da oben. Und jetzt die interessante Frage ist, wer steigt ab aus der Bundesliga, aus der ersten? Bayern ist schon seit langem Meister. Wer sicher absteigt, ist Köln. Und wer, das ist auch die gute Nachricht, wer wahrscheinlich auch noch absteigt, ist Hamburg. Und dann kommt es endlich nächstes Jahr in der nächsten Saison zum Derby St. Pauli gegen Hamburg. Kaixo, agur beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemands Land programari. Aurrera, musu bat. Und dann heute Nachmittag Demonstration hier in Barcelona, nicht nur in Barcelona, sondern auch in Madrid, Sevilla. Hier heißt es, Barcelona no está en venda, steht nicht zum Ausverkauf. Also da geht's gegen Spekulation, Probleme mit Tourismus, Vermarktung, öffentliche Räume, Mietenexplosion und so weiter. Das ist heute Nachmittag um 18 Uhr in den Jardinets de Gracia beginnt das. Dann ist heute Abend La Nit dels Museus von 16 bis 1 Uhr am MAC-Bar da unten. Bar und Terrasse sind übrigens auch auf. Und Film noch wie immer im Goethe-Institut Der deutsche Freund. Nächsten Dienstag um 20 Uhr von Janine Meerapfel, argentinisch-deutsch Co-Produktion. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Kontinenten und über mehrere Jahrzehnte. Sulamit, die Tochter einer vor den Nazis aus Deutschland geflohenen jüdischen Familie, wächst in Buenos Aires aus und verliebt sich in Friedrich, den Sohn eines untergetauchten NS-Funktionärs. Friedrich geht zum Studium nach Frankfurt und Sulamit folgt ihm doch. Ihre Liebe scheint an der Politik zu scheitern. Also möglicherweise gibt es in diesem Film auch autobiografische Elemente von dieser Regisseurin, die eben auch als Kind von geflohenen Juden in Argentinien aufgewachsen ist. Auch ich habe etwas anzukündigen. Es gibt ja eine restaurierte Fassung von einem Film, den viele schon gesehen haben. Immer wenn man über poetische oder romantische Filme spricht, dann denkt man natürlich zuerst an diesen Film, diesen berühmten Film, Der Himmel über Berlin. Der wird jetzt in einer restaurierten Wiederaufführung in den Kinos zu sehen sein, beziehungsweise ist schon in Deutschland in den Kinos. Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Columbo? Nee, glaube ich nicht. I can't see you, but I know you're here. I feel it. Ist das Columbo oder was? Ich gehe. Wer hat ihn nicht gesehen? Vor gut 30 Jahren kam Wim Wenders moderner Klassiker ins Kino. Die aufwendig restaurierte Fassung läuft also jetzt als Leinwand-Revival in deutschen Kinos. Wie gesagt, ein poetischer Film. Wim Wenders, Der Himmel über Berlin. Das liegt auch daran, dass Peter Handkes Gedicht Lied vom Kindsein die Handlung inspirierte und der Dichter 1987 an der Entstehung des Films beteiligt war. Die Geschichte ist eine Art filmisches Gleichnis. Die Engel über der Stadt sind unsterblich, doch müssen sie dem Treiben der Menschen mehr oder weniger machtlos zuschauen, tatenlos. Sie können lediglich in deren Alltag eingreifen, indem sie ihnen Lebensmut einflößen. Und wenn sich dann die Engel und die Menschen in den Grauzonen der Schwerkraft und der Gefühle nahe kommen, kann es sinnlich werden und andere inspirieren, auch wenn sie nicht romantisch veranlagt sind. Die französische Autorin Marie Rotkopf beispielsweise schrieb für ihr kürzlich veröffentlichtes antiromantisches Manifest einen flammenden Abschiedsbrief an die mittlerweile verstorbene Schauspielerin Solveig Dommartin. Im Film spielt diese eine Trapezkünstlerin, die dem Engel Damiel, gespielt von Bruno Ganz, beibringt, was Liebe ist. Übrigens treffen sich die beiden auf einem Konzert von Nick Cave. Bei so einem ersten Date kann man ja schon mal auf die Idee kommen, seine Unsterblichkeit gegen düsteren Herzschmerz einzutauschen. Schließlich sind nicht alle Engel gleich. Kollege Cassier zieht es weniger auf den Boden der Tatsachen zu Filmstars und Sterbenden. Der Himmel über Berlin steckt voller Geschichte. Deutschland ist in den letzten Zügen des Kalten Krieges und kurz vor dem Fall der Mauer. Außerdem spielen viele Berliner Drehorte eine Rolle, die mittlerweile teils bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurden. Der Film hat aber längst auch eine bemerkenswerte eigene Historie. So drehte Wenders 1993 mit In weiter Ferne so nah ein Sequel mit der gleichen Starbesetzung und nochmal 5 Jahre später gab es ein US-Remake mit Nicolas Cage und Meg Ryan, Stadt der Engel. Bis heute wirkt das schwermütige Märchen jedoch im Original am eindrucksvollsten, wegen der Schwarz-Weiß-Bilder und der ruhigen Kamera von Henry Alekan. Deshalb wähnt man sich in einem Werk von Jim Jarmusch, dessen Figuren Tranquilisser geschluckt haben und einen Traum von sich selbst träumen. Die popkulturellen Anspielungen an Wenders modernen Klassiker sind inzwischen kaum mehr zu zählen. Wie gesagt, jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das Cineasten doppelt freuen dürfte. Sie bekommen die Gelegenheit, Der Himmel über Berlin in einer fantastischen 4K-restaurierten Fassung mit Dolby 5.1 Sound bei der Wiederaufführung im Kino so intensiv zu erleben wie nie zuvor. Und Sie dürfen sich für alle freuen, die aus diesem Anlass zum ersten Mal im Leben echte Engel sehen. So habt ihr Den Himmel über Berlin noch nie erlebt, Leute. Rennt in die Kinos, Werner. John Wiener. Hast du den gesehen eigentlich, den Film? Ich glaube nicht. Ne? Gut, dann hast du es noch vor dir. Ist jetzt vielleicht noch interessanter zu sehen mit diesem Abstand von 30 Jahren. Der Film wurde ja vor der Maueröffnung gedreht und vieles ist eben dieses Berlin-Gefühl aus dieser Zeit. Und das ist schon wirklich interessant, sich das anzuschauen. Okay, noch etwas auf dem Programm oder bringen wir ein Lied und gehen raus? Dann gehen wir raus oder gehe ich jetzt schon raus, dann kannst du ja noch ein bisschen weitermachen, dann gehe ich eine Zigarette rauchen. Also ich hältst es nicht mehr aus? Ja, wir haben doch noch Zeit. Ich bin doch süchtig, das weißt du noch. Also dann verabschiede ich mich bis nächste Woche. Da werden wir dann vermutlich wieder mal über Israel und Palästina reden müssen, weil morgen feiern da die Israelis schon die Eroberung von Ost-Jerusalem 1967. Am Montag will der Trump in Jerusalem seine Botschaft eröffnen, die seither in Tel Aviv war, aber zum Provozieren bringt er die jetzt auch nach Jerusalem. Und am Dienstag wird dann der letzte Tag von diesen wochenlangen Protesten sein in Gaza, von diesen Massenprotesten an der Grenze zu Israel. Und zu diesem Abschlusstag am Dienstag sind nicht nur die Palästinenser aus dem Gaza aufgerufen, sondern auch aus den Flüchtlingscamps im Libanon. Die Palästinenser von Jordanien sollen zur israelischen Grenze gehen, auch im Cisjordanland, in Ramallah. Also da hat man das Gefühl, da wird was gekocht. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Noch ein Veranstaltungshinweis für alle Jazzfreunde und Freundinnen. Es gibt jetzt etwas Neues im Goethe-Institut. Das sind die Jazz al March Jazz im Mai-Tage, wo man im Goethe-Institut Jazz-Kombos erleben darf. Am 17. Mai gibt es da Alfred Artigas Quartett, jeweils um 20 Uhr. Und am 31. Mai das Nestor Jiménez Trio, jeweils um 20 Uhr im Goethe-Institut. Der Eintritt ist frei, vielleicht gibt es da auch Schwof und wer weiß was noch alles. Also für Jazzfans vielleicht ein schönes Date. Tschüss, Agur, halten Sie die Ohren steif, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Tschüss, Werner, alles Gute. Die heutige Sendung wird etwa am Dienstagmittag im Podcast zu hören sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Bleiben Sie jetzt bitte an den UKW-Geräten, denn es kommt jetzt der Freund Musikers des Siècle Wind, Albert, und wird über die Musik des 20. Jahrhunderts auf Katalanisch zu Ihnen sprechen. Tschüss, machen Sie es gut. Ich sag, bitte geh noch nicht. Du hast grad erst begonnen, kaum seh ich dein Gesicht, ist es schon wieder verschwommen. Steigst auf, reißt aus, reißt auf und davon. Fliegst raus wie Staub, wie Laub vom Balkon. Wirst du wiederkommen? Nein, das ist nicht erlaubt. Du singst mir Lieder vom Loslassen und Vertrauen. Verlierst mich aus den Augen, aber ich lass dich nicht sehen. Ich bin traurig, ich brauch dich, sag was, wenn ich dich liebe. Kannst du nicht noch bleiben? Bitte lass mich nicht alleine. Doch dann flüsterst du mir zu, dass du jetzt zu Ende bist. Dann erst merke ich, wie schön du gewesen bist. Die Tür geht auf, ich ruf, die Worte gehen auch nicht. Höre auf dem Flur deine letzten Schritte, Sonnenlicht, wie du deine Jacke nimmst und du singst. Alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, so auch ich. Doch ich versprech dir, ich vergess dich nicht. Vielleicht sind wir eigentlich ein bisschen mehr als frei und vielleicht hab ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ist das alles nur ein Traum und vielleicht wach ich morgen wieder auf und vielleicht hätte ich viel mehr aus dir machen sollen oder glaubst du, dass wir immer zu viel Sachen wollen? Du sagst nein, du hast alles richtig gemacht, an mich und dich und die anderen gedacht. Kannst du nicht noch bleiben? Bitte lass mich nicht alleine. Doch dann flüsterst du mir zu, dass du jetzt zu Ende bist. Und dann erst merke ich, wie schön du gewesen bist. Die Tür geht auf, ich ruf, die Worte gehen auch nicht. Auf dem Flur deine letzten Schritte, Sonnenlicht, wie du deine Jacke nimmst und du singst. Alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, so auch ich. Doch ich versprech dir, ich vergess dich nicht. Vielleicht sind wir eigentlich ein bisschen mehr als frei. Und vielleicht hab ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht bist du ein Teil der Geschichte, die ich schreib. Weil von allem, was vergeht, auch ein kleines bisschen bleibt. Und dann flüsterst du mir zu, dass du jetzt zu Ende bist. Ich bring dich noch zur Tür, weil das der Lauf der Dinge ist. Wohin du jetzt auch gehst, ich wünsch dir noch viel Glück. Dann hör ich auf dem Flur deine letzten Schritte, Sonnenlicht, wie du deine Jacke nimmst und du singst. Alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, alles, was Schönes vergeht, so auch ich. Doch ich versprech dir, ich vergess dich nicht.